Hawaii. Du bist mein Märchenland. Hawaii, Hawaii, wo ich die Liebe fand. Inna iumahi kapuana, so singt man in Hawaii ein Liebeslied. Ahinna hiumahi kapuana, so spricht man dort von Liebe und von Glück. Hawaii, Hawaii, du bist mein Märchenland. Dort, wo die Gitarren erklingen, am silbernen Meeresstrand, die Hula-Mädchen singen vom schönen Hawaiianland. Dort möchte ich immer bleiben, mit dir im Mondenschein. Die Wahinis und Kanaken sollen die Zeugen sein. Inna iyo mahi kapu wana, Hawaii, Hawaii, du bist mein Märchenland.